SWR 2 Wissen. So, wir warten auf den Anpfiff nach dem 2:0. Stuttgart hat den Anstoß, versucht, den Freiburger heranstürmenden Spieler zu umspielen, aber ist viel zu langsam, viel zu langsam. So kann das nichts werden. Paderborn im Juni 2001, ein Hallenturnier. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Jedes Team hat 4 Spieler. Keine Spieler aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall und Elektronik. Sie sind 80 cm hoch, vollgepackt mit Sensoren und auf ihrem Rücken ist ein Notebook geschnallt. Fußballspielende Roboter. Sie rollen über das 5x9 Meter große Spielfeld und versuchen, den Ball ins Tor zu befördern. Möglichst in das des Gegners. Der Spieler erkennt die Lücke und bewegt sich sehr gemächlich zum Ball, wird behindert vom eigenen Spieler. Und ich denke mal, Freiburg hat da weniger Probleme damit und schießt gehalten vom Stuttgarter Torwart Sepp. Nur oberflächlich betrachtet geht es hier wirklich um Fußball. Denn bei den sogenannten Teamchefs, die hier herumlaufen, handelt es sich um international anerkannte Robotikexperten bzw. um deren wissenschaftliche Mitarbeiter. Sie alle sind nicht etwa aus Fußballbegeisterung hier. Ihnen geht es vor allem um die Vision, die dahinter steckt. Die Überschrift dieser Visionen lautet kollektive Robotik. Anders ausgedrückt, teamfähige Roboter. Denken Sie jetzt an die Mars-Mission, die man machen will. Nehmen Sie an, Sie schicken einen teuren Roboter hin, der geht kaputt, das war's. Mars-Mission zu Ende. Stellen Sie sich vor, Sie schicken 10 oder 20 einfache Roboter hin, die irgendwas machen. Da geht einer kaputt. Na ja, gut, können die anderen vielleicht sogar ausschlachten. Vorher werden wir Roboter bauen für Umgebungen, wo wir Menschen nicht hinkommen können, weil es zu gefährlich ist. Das ist in der Tiefsee zum Beispiel. Vulkane, Erdbebengebiete, Lawinen und so weiter. Kollektive Robotik heißt, ich habe nicht einen Roboter, der das macht, und das ist ganz toll. Ich habe viele Roboter, die das ziemlich solide machen. Und die zusammen ein bestimmtes Problem lösen. Das ist so ein bisschen die Idee, so ein Ameisenhaufen-Denken. Jede Ameise ist einfach, zusammen aber machen sie Dinge, die man also die einzelne Ameise gar nicht ansieht. Ja, so gesehen sind Autos auch Roboter. Vom Fußball zur Marserkundung. Gruppendynamik bei Robotern. Eine Sendung von Gabor Pahl. Ja, ich spüre Nervosität bei den Stuttgarter Teammitgliedern, die jetzt wieder ein Eigentor erwarten. Ja, und der Ball rollt und der Torwart ist zu spät. Und das ist das 3:0 für Freiburg, den Weltmeister im Spiel gegen Kop Stuttgart. Schon im vergangenen Jahr hat sich der CS Freiburg den Weltmeistertitel geholt. Somit gehört das Team der Freiburger Universität auch in Paderborn zu den Top-Favoriten. Wie sich herausstellt, zu Recht. Die Spieler sind sichtlich den meisten anderen haushoch überlegen. Teamchef Thilo Weigel weiß das. Bisher war die Stärke die gute Selbstlokalisierung. Das heißt, dass die Roboter relativ gut wissen, wo sie sich auf dem Feld befinden und darauf basierend dann auch gut wissen, wo sich gegnerische Roboter und die eigenen befinden. Dennoch machen es die Freiburger Informatiker wie alle anderen. Noch während des dreitägigen Turniers optimieren sie ständig ihre Roboter und vor allem deren Software. Und das oft noch bis spät in die Nacht. Eine Schwäche momentan war die Bilderkennung, also mit der wir eigentlich den Ball lediglich erkennen. Damit hatten wir jetzt heute noch große Probleme. Das wird aber jetzt gefixt, hoffentlich. Der Aufwand hat sich gelohnt. Freiburg wurde deutscher Meister und 2 Monate später verteidigte das Team im amerikanischen Seattle auch seinen Weltmeistertitel. Gegenüber von Thilo Weigel steht Paul Levy, Teamchef der Stuttgarter Cops, die soeben im Spiel gegen Freiburg 3 Tore kassiert haben. Obwohl sich die Stuttgarter bei den German Open ganz gut behauptet haben, war Torwart Sepp im Spiel gegen die Gegner aus Freiburg etwas überfordert. Dabei hat Sepp alles, was ein guter Torwart braucht. Der Torwart hat jetzt 3 Kameras, um linke, rechte Ecke zu überschauen und natürlich den Angriff von vorne, einen Laserscanner, einen Ring von 16 Ultraschallsensoren, hat hier die Fußballvorrichtung nochmal drin, wo dann taktile Sensoren sind. Die müssen ersetzen das Ballgefühl eines Menschen. Nur wenn sie den Ball spüren, sollen sie schießen, sonst hat das keinen Sinn, nicht? Und dafür sind dann so taktile Sensoren da. Die Schussvorrichtung der Stuttgarter Spieler beruht auf einem Drehmagneten, ähnlich wie bei einem Flipperautomaten. Andere Spieler, zum Beispiel die Ulmer, verwenden Druckluft. Auch bei den Sensoren gibt es Unterschiede. Benutzen die Stuttgarter Roboter Ultraschall, um ihre Mitspieler und Gegenspieler zu erkennen, arbeiten andere Teams lieber mit Infrarotsensoren. Und nur die wenigsten bestimmen ihre Position auf dem Spielfeld mit Hilfe von Laserscannern, so wie die Stuttgarter und die Freiburger. Alle Spieler aber haben eine oder mehrere Kameras. Sie dienen dazu, den knallorangenen Ball ausfindig zu machen. Auf dem Gebiet der Sensorik wird allerdings noch viel herumgetüftelt. Ähnlich wie Augen ein Gehirn brauchen, um sehen zu können, nützen die besten Sensoren nichts ohne die dazugehörige Software, die die empfangenen Daten interpretiert, die eben versteht, dass der orangene Fleck im Publikum kein Fußball ist, sondern irgendetwas anderes. Das ist auch ein Kapazitätsproblem. Einerseits muss der Roboter dazu gebracht werden, alle auch nur möglichen Fälle zu berücksichtigen. Das erfordert viel Rechenleistung und die kostet Zeit. Andererseits müssen die Spieler, wenn es darauf ankommt, schnell reagieren. Mit diesem Konflikt hatte auch der Stuttgarter Teamchef Paul Levy zu kämpfen. Was wir gelernt haben, dass wir ein zu komplexes System aufgesetzt haben und müssen jetzt während des Turniers ständig unsere Software vereinfachen, weil wir zu komplexe Situationen angenommen haben, die gar nicht auftreten im Turnier. Die haben viel zu langsam reagiert und haben dann beispielsweise im Extremfall sich selbst als Hindernis gesehen und dann bleibt er stehen. Er kann sich selbst nicht umfahren. Hat das Spiel begonnen, spielen die Roboter autonom. Aber sie sind ein Team. Per Funk tauschen sie Informationen untereinander aus. Menschliche Eingriffe dagegen sind nicht erlaubt. Nur an- und ausschalten muss man die Roboter noch von Hand. Denn sie hören keinen Anpfiff und sie wissen auch nicht, dass nach einem Tor ein neuer Anstoß erfolgt. Sie bekommen es noch nicht einmal mit, wenn sie eine rote Karte kriegen. Aber, so versichert mir Paul Levy, daran werde gearbeitet. Doch eigentlich interessieren ihn fußballspielende Roboter nur am Rande. An seinem Institut an der Stuttgarter Uni beschäftigt er sich vielmehr mit Autos. Die Autos der Zukunft, sagt Levy, könne man sich im Grunde als fahrende Roboter vorstellen. Die Autos werden miteinander kommunizieren und sich unabhängig von ihrem jeweiligen Fahrer gegenseitig über die aktuelle Verkehrslage informieren. Praktisch kann man sich das so vorstellen, also vorne ist zum Beispiel ein Unfall, wo eben schon vorauszusehen ist, dass ein Stau kommt und ich sehe den noch nicht, kriege den aber über Funk gemeldet. Dann können die entsprechenden Autos sich selbst, also in dem Fall natürlich die Computer, der Autos sich abstimmen und dann können die Rechner dem Fahrer vorschlagen, jetzt fahr an der Stelle langsamer oder fahr mit dieser Geschwindigkeit und dann vermeiden wir den Stau. Und eines fernen Tages, so die Vision, erledigen das die Bordcomputer von alleine und lassen den Fahrer in Ruhe Zeitung lesen, während das Auto als fahrender Roboter selbst seinen Weg zum Ziel findet. Bereits in näherer Zukunft dagegen ist die elektronische Deichsel zu erwarten. Zwei Autos stehen per Funksignal miteinander in Verbindung. Sobald das vordere Fahrzeug bremst, wird das hintere darüber sofort informiert und bremst ebenfalls. Ein menschlicher Fahrer müsste in einem solchen Fall eine Reaktionszeit von mindestens einer Sekunde einkalkulieren und entsprechend Abstand halten. Kommunizieren die Autos jedoch elektronisch miteinander, erfolgt die Signalübertragung im Bruchteil einer Sekunde. Die Autos könnten dann in dichterem Abstand zueinander fahren. Damit passen zwar auch nicht mehr Autos auf eine Autobahn als jetzt, aber die Autos könnten wirklich fahren, statt im Stau zu stehen. Erste Experimente in diese Richtung laufen bereits. Paul Levy denkt noch weiter. Die Autos der Zukunft, sagt er, würden nicht nur mit ihrem unmittelbaren Vorderwagen kommunizieren, sondern mit vielen anderen Autos in der Umgebung. Wir haben eben gelernt, dass nicht jeder komplexe Ablauf durch mathematische Formeln zu beschreiben ist. Wenn das machbar ist, wird man das auch in Zukunft tun, beispielsweise bei einer Fertigungsanlage. Da wird man nicht jeden Roboter mit jedem anderen sprechen lassen. Aber im Verkehr oder bei anderen Abläufen, da ist es durchaus sinnvoll, ein ganzes Team von Maschinen zu haben, die in Absprache untereinander Aufgaben durchführen. Und das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn reguläre Abläufe gestört werden. Diese Ideen hat Paul Levy also im Hinterkopf, wenn er den fußballspielenden Robotermannschaften in Paderborn zuschaut. Die Dinge, die da notwendig sind für die Fahrzeuge, können wir hier sehr gut erproben. Also letztlich werden ja 11 Roboter sein. Diese 11 müssen insgesamt die Situation erkennen, funken untereinander, welche Situation es ist und tauschen auch die Rollen. Also Verteidiger wird zum Stürmer und umgekehrt. Und dasselbe gilt natürlich für den Verkehr auch, dass der Einzelne, wenn er überholen will, geht zurück, lässt einen anderen überholen und solche Dinge, Rollentausch. Und was eben die Schwierigkeit ausmacht, Situationen zu erkennen, das können wir gegenwärtig bei den Autos noch nicht. Und das wollen wir hier lernen, weil nämlich hier kriegen sie von elf Robotern kriegen sie die Meldung, ich sehe dieses und ich sehe jenes und alle 11 müssen nicht übereinstimmen. Aber die Probleme fangen schon beim Einzelnen an. Ein Roboter der Mannschaft aus Uppsala zum Beispiel hatte folgendes Problem. Die Kamera entdeckt den Ball, das Programm befiehlt dem Roboter, sich hinzubewegen. Gleichzeitig interpretieren die Ultraschallsensoren den Ball als Hindernis, von dem er sich fernhalten soll. Das Ergebnis: ein ratloser Roboter. Um eine Situation zu erkennen, genügt es auch nicht, dass ein Roboter die Flecken, die er sieht, bestimmten Objekten zuordnen kann, also den Ball als Ball erkennt. Vielmehr benötigt er auch ein ungeheures Hintergrundwissen, um sozusagen zu verstehen, was es mit dem Ball auf sich hat und welche Entscheidungen der Roboter zu treffen hat. Wir wissen, beim Fußball ist ein Ball ein begehrtes Objekt, das ins Tor des Gegners muss. Im Straßenverkehr dagegen ist ein Ball ein Objekt, bei dem höchster Alarm geboten ist. Schließlich könnte gleich ein Kind hinterherrennen, das versucht, den Ball zu holen. Also wenn ich das in eine Maschine reinbringen wollte, müsste ich alles dieses Wissen, was da im Hintergrund noch mit dabei eine Rolle spielt, auch noch mit haben. Genau, um mit solchen Dingen auch bei Robotern zu experimentieren, gibt es die RoboCup-Spiele, erklärt Hans-Dieter Burkhardt vom Arbeitskreis RoboCup. Techniken, die man auf der Straße nicht guten Gewissens ausprobieren kann, lassen sich auf der Spielwiese des Roboterfußballs testen. Für die Roboterforschung haben die RoboCup-Turniere somit einen ähnlichen Stellenwert wie einst der Schachcomputer für die Informatik. Der Mensch ist immer dann am besten, wenn er spielt. Das setzt unheimlich viel Kreativität frei. Und das haben wir eben hier auch gesehen. Ich meine, ich bin wieder beim Auto, beim Flugzeugbau. Das ist auch erstmal sportlich vorangetrieben worden. Und was noch eine Rolle dabei spielt, das ist wieder der Wettbewerb. Ich kann tolle Papers schreiben und kann irgendwas behaupten. Und das klappt in meinem Labor vielleicht auch noch ganz fantastisch. Aber in dem Moment, wo ich damit hinaus in die Welt gehe, ja, da ist es dann der Test für die Wahrheit. Wir müssen dann hierher kommen, nach Paderborn, und dann kann jeder das sehen. Man sieht, was der andere sofort macht. Man überlegt sich, will ich das auch machen? Das heißt, also, es ist ein unheimlicher Austausch von Ideen. Und der dritte Punkt natürlich, dass Fußball etwas ist, ja, was ich auch vermitteln kann. Also, mir geht es ja auch darum, dass ich schon vermitteln möchte in der Öffentlichkeit, wo die Technik heute steht und was kann man damit noch alles machen. Und zu diesem Zweck haben die Veranstalter der RoboCup-Turniere eine Vision entworfen. Ähnlich wie der Computer inzwischen den amtierenden Schachweltmeister besiegt, soll in 50 Jahren eine Robotermannschaft den dann amtierenden Fußball-Weltmeister schlagen. Warum gerade 50 Jahre? Nun ja, es klingt halt gut. Also das erste Spiel in der Sony Leggett Robot Liga und Paris greift an. Eine ganz andere Liga, die Pariser Musketiere gegen die Darmstadt Dribbling Dackels. So heißen sie und es sind die lustigsten und goldigsten Geschöpfe, die bei den Meisterschaften mitmachen. Die Roboterhunde der Firma Sony. Sie sehen aus wie Dackel und sie bewegen sich auch so. Sie umklammern den Ball und wenn sie hinfallen, drehen sie sich über den Rücken wieder auf die Beine. Bemerkenswert auch die Schusstechnik. Die Technik besteht darin, den Ball zu lokalisieren, sich darauf hinzubewegen und sich dann hinzulegen und mit der Brust den Ball zu schießen. Die Hardware ist in dieser Liga vorgegeben. Sony stellt die Roboterhunde zur Verfügung mit allen dazugehörigen Sensoren. Es kommt dann voll und ganz auf die Software an, die die Mannschaften entwickeln. Von allen Klassen, die bei den Meisterschaften antreten, sorgen diese Hunde für die meiste Aufmerksamkeit unter den Besuchern. Die sind super süß. Total knuffig. Richtig genial. Das ist doch fast Tierquälerei, wenn man die so auf die Schnauze fallen lässt. Nee, die denken nicht irgendwie. Glaube ich nicht, dass die so richtig denken. Aber irgendwie sind sie schon ganz niedlich. Auch die Trainer versuchen, ihre elektronischen Spieler anzufeuern. Komm, ein Schubs nur. Dämliches Viech. Das ist nicht nur witzig. Je mehr Roboter lebensähnliche Züge annehmen, desto mehr neigen Menschen dazu, in sie Gefühle hineinzuprojizieren. Sony stellt ja auch nicht nur Roboterhunde zum Fußballspielen her, das ist nur eine Variante. Die Standardversion ist der Aibo, das elektronische Haustier, sozusagen die mobile Form des Tamagotchi. Und selbst wenn man das noch als Spielzeug durchgehen lässt, die spielerische Anwendung einer Technik ist ja oft das Vehikel für andere Einsatzfelder. So hatte es Hans-Dieter Burkhardt ja formuliert und er weiß, wovon er spricht. Denn Burkhardt, Mitglied im Arbeitskreis RoboCup und zugleich Professor an der Berliner Humboldt-Universität, interessiert sich für eine Entwicklung ganz besonders. Haushaltsroboter als Assistenten für ältere, pflegebedürftige Menschen. Das ist doch für viele Leute so, sie könnten von ihren geistigen Fähigkeiten sich durchaus noch allein versorgen. Aber der Körper macht nicht mehr mit. Und sollen sie nur deswegen in einem Pflegeheim und so weiter, es wäre doch wirklich schön, wenn sie im Prinzip in ihrer Umgebung bleiben können mit einer maschinellen Hilfe. Ob das nun ein zweibeiniger Roboter ist oder eher ein Fahrgerät, das bleibt noch dahingestellt. Aber man wird sicher dann etwas entwickeln, dass man in gewisser Weise damit kommunizieren kann. Und was heißt das? Ich meine, erstmal Befehle geben, aber möglicherweise eben vielleicht auch wirklich sowas wie eine Art Unterhaltung führen, was wir auch mit unserem Computer auch schon machen, nicht? Dass man einfach doch so, so ein bisschen so das Gefühl hat von Nähe, ja, aber die Kinder entwickeln die Nähe auch zum Tamagotchi. Das liegt im Menschen drin, ja? Der elektronische Zivildienstleistende also? Wenn demnächst die Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst abgeschafft werden sollte, werden dann Roboter einspringen und die Alten mit dem Nötigsten versorgen? Hans-Dieter Burkhardt hört den kritischen Unterton und wiegelt ab. Dem ist anders vor. Ich meine, der Roboter kommt nicht, sondern der ist ständig da. Ja? Und ich hoffe immer noch, dass sowas wie der Zivi dann trotzdem kommt oder auch jemand anders kommt. Aber es ist auch was anderes, wenn jemand kommt und dann wirklich kommen kann, meinetwegen sagen kann, um den Kontakt zu pflegen und nicht was, was ich jetzt den Gang zum Klo machen muss und so weiter. Nicht? Das ist irgendwo nicht das Kommunikative eigentlich. Paul Levy von der Uni Stuttgart sieht dieser Entwicklung skeptisch. Er habe nichts gegen funktionale Haushaltsroboter, aber er bezweifelt, ob einsamen Menschen mit Robotern wirklich geholfen wäre. Dieses Miteinander, das ist noch eine völlig offene Frage, aber wir denken, dass wir die jetzt auch schon im Vorfeld diskutieren müssen, denn ansonsten verlässt sich der Einzelne, gerade der Behinderte, die Gefahr ist ja sehr groß. Wenn eine gewisse Intelligenz vorhanden ist in seinem Fahrstuhl, in seinem Assistenten, den er hat, dass er mit dem da eigentlich eine eigene Welt aufbaut. Und das ist nicht unser Ziel. Levy schließt nicht aus, dass es eines Tages, ähnlich dem Ethikrat zur Biotechnologie, einen Ethikrat geben wird, der sich mit Richtlinien zum Einsatz von Robotern befassen wird. Auch die gewöhnliche kollektive Robotik ist vor Missbrauch nicht geschützt. Roboter, die als Team eine gemeinsame Aufgabe erledigen, könnten ebenso gut als Roboterarmee in Kriege geschickt werden. Darüber spricht beim RoboCup selbstverständlich niemand und vermutlich liegen den meisten Teilnehmern solche Gedanken auch fern. Dafür wird umso mehr betont, dass Robotermannschaften, richtig eingesetzt, helfen könnten, Menschenleben zu retten. Da geht es also darum, Katastropheneinsatz. Nicht? Also wenn also gerade Erdbebenkatastrophen sind, dann ist das Problem immer schnellstens an Verschüttete ranzukommen. Aber das ist so umfangreich, dieser Schuttberg, der liegt, dass man also selbst mit modernster Technik eben von außen das nicht orten kann. Das heißt, die Alternative wäre, jetzt Maschinen da reinfahren zu lassen. Die müssen schon in der Lage sein, irgendwo erstmal selber sich vorzutasten und dann, wenn ihre Sensorik sagt, hier ist etwas Warmes, hier könnte ein Mensch sein, hier müssen wir buddeln. Ja? Roboter im Einsatz zur Rettung von Menschen. Auch dafür gibt es bereits eine spielerische Variante. Während die elektronischen Fußballspieler in Seattle um die Weltmeisterschaft kämpften, fand parallel dazu der RoboCup Rescue-Wettbewerb statt. Hier müssen Roboter verschüttete Opfer in Form von Schaufensterpuppen aufspüren, den Ort in eine Karte eintragen und zeigen, wie man am besten zu ihnen hinkommt. Das Übungsgelände gleicht einer sehr unaufgeräumten Bühne, etwa so groß wie eine Küche. Es ist durch einige stabile Wände in mehrere kleine Kammern unterteilt. Der Weg der Roboter führt über Rampen und Treppen, auf dem Boden liegt allerhand Zeug herum, das sie umfahren müssen, um zu den Opfern vorzudringen. Roboter auf dem Mars, Roboter in Erdbebengebieten, Roboter auf der Suche nach Lawinenopfern, Roboter in Minenfeldern. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber man muss ja nicht immer an Katastrophen denken. Am GMD-Forschungszentrum in St. Augustin werden Roboter entwickelt, die einmal Abwasserkanäle inspizieren sollen. Thomas Kristaller, erst maßgeblich daran beteiligt, hat schon eine sehr konkrete Vorstellung. In Deutschland haben wir so rund 300.000-400.000 Kilometer Rohre. Meine Vorstellung ist die, in einer Stadt wie Köln, wo ein paar tausend Kilometer Kanalrohr sind, nimmt man vielleicht 100 solche Roboter, steckt die in die Gullis rein, macht oben den Gullideckel oben zu, kommt nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder vorbei, dann kommen die Roboter wieder raus, nimmt man die aus dem Gulli raus und dann haben die einfach die Kanäle inspiziert. Das bedeutet, dass in dieser Zeit diese Roboter auf sich alleine gestellt, ohne jegliche menschliche Unterstützung in der Lage sein müssen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen navigieren, sie müssen erkennen können, sie müssen eventuell kommunizieren können mit anderen Robotern, sie müssen feststellen, wo sie schon gewesen sind, sie müssen wissen, wo sie hin wollen und sie müssen halt in dieser rauen Umgebung, ja man kann schon fast nichts anderes mehr sagen, als überleben. Sie müssen damit fertig werden, dass irgendeiner einen Schwall Zeug da reinschüttet, was der liebe Gott und die Abwasserverordnung verboten hat. Sie müssen damit fertig werden, dass ein Baum seine Wurzeln da reingetrieben hat. Sie müssen damit fertig werden, dass eine Bodensenke dafür gesorgt hat, dass ein Kanalrohr abgerutscht ist. Und so weiter und so fort. Wir sind nicht so weit, dass wir das heute können, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und Thomas Kristalle hat auch einen sehr genauen Zeitplan. Bereits jetzt haben er und seine Mitarbeiter es geschafft, Roboter zu bauen, die autonom durch Kanalrohre fahren können. 3 weitere Jahre werde es dauern, um den Robotern beizubringen, was es heißt, einen Kanal zu inspizieren. Und noch einmal 3 Jahre, um sie dazu zu bringen, auch miteinander zu kommunizieren. Warum solche autonomen Roboter so schwierig zu bauen sind, viel schwieriger als einfache Industrieroboter, lässt sich anhand einer Geschichte verdeutlichen. Ein Roboter kommt in eine Kneipe und sucht sich einen freien Platz. Ihm gegenüber sitzt ein Physikprofessor. Der Professor holt ein Blatt Papier heraus und skizziert darauf mit Formeln eine neue Theorie zur Quantenmechanik, die er entwickelt hat. Plötzlich unterbricht ihn der Roboter. Der Professor habe sich verrechnet. Der Professor rechnet verdutzt nach und tatsächlich ein Fehler. An dieser Geschichte, sagen künstliche Intelligenzforscher, ist vor allem eines unglaubwürdig, dass der Roboter sich in der Kneipe einen freien Platz sucht. Wir müssen uns eins klar machen, meint Daniel Polani. So ein Roboter, ein Lebewesen, lebt ja nicht in einer Umwelt, die wie beim Schach perfekt bestimmt ist. Beim Schach kann man sagen, es ist alles perfekt bestimmt, ich kann alles ausrechnen. Aber in der realen Welt ist das ja grundsätzlich nicht so. Ich weiß nicht, was im Nebenraum ist. Ich weiß nicht einmal, was unter dem Tisch ist, wenn ich nicht nachgucke. Und vielleicht interessiert es mich auch gar nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Die meisten Dinge interessieren mich nicht. Also ich meine, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, denken Sie daran, dass jetzt zum Beispiel Ihre linke Zehe, also im Schuh dort an den Rand drückt? Nein, das wird weggefiltert. Das ist der Punkt. Was wichtig ist und was nicht, kann sich von einem Moment auf den anderen ändern. Sie fahren mit dem Auto und hören mit Aufmerksamkeit die Nachrichten. Plötzlich rollt zwischen den parkenden Autos ein Ball auf die Straße. Plötzlich sind die Nachrichten völlig unwichtig. Dies einem Computer oder Roboter klarzumachen ist äußerst schwierig, denn sie haben keinen gesunden Menschenverstand. Auch die fußballspielenden Roboter befolgen bislang nur die Befehle, die man ihnen eingegeben hat. Es gibt aber Situationen, in denen der Roboter zwischen verschiedenen Möglichkeiten abwägen muss. Und hier beginnen die Schwierigkeiten. Wenn er mit dem Ball direkt vor dem Tor steht, ist klar, wo der Ball hin muss. Aber wenn er sich irgendwo im Mittelfeld befindet, ist es schon gar nicht mehr so klar. Soll er den Ball behalten? Soll er abgeben? Heikle Aufgabe. Es gibt Teams, die es geschafft haben, sowas wie einen Doppelpass zu machen. Also Freiburg hat vor, glaube ich, 2 Jahren, gab es da wirklich eine Szene, wo man sagt, oh toll, das war wirklich irgendwie sowas wie ein Doppelpass. Das ist schwer zu sagen, wie weit das geplant ist. Es ist sehr schwer zu erreichen. Daniel Polani engagiert sich bei den Robocup-Meisterschaften vor allem für diejenige Liga, die auf den ersten Blick am unspektakulärsten ist, die Simulationsliga. Hier spielen keine realen Roboter gegeneinander, sondern die Spiele finden ausschließlich auf dem Bildschirm statt, beziehungsweise auf einer großen Leinwand. Man blickt aus der Vogelperspektive auf ein virtuelles grünes Feld, auf dem 22 virtuelle Roboter Fußball spielen. Verglichen mit anderen effektvollen Computerspielen nicht sonderlich aufregend. Die Pointe ist aber, es ist nicht ein Computerprogramm, es sind 22 unabhängige Programme, die da miteinander spielen. Jeder Spieler auf dem grünen Feld wird durch ein eigenes, sogenanntes Agentenprogramm gesteuert. Deshalb Simulationsliga. Hier wird tatsächlich die Situation der normalen Roboter-Fußballspiele nachgebildet. Jeder Spieler handelt und entscheidet autonom. Wichtig ist aber eben, das sind 22 unabhängige Programme, die dürfen sich nicht direkt unterhalten, sondern wenn sie sich unterhalten, dann nur sehr, sehr begrenzten Maße, nämlich so, wie man sich eben so einen Zuruf vorstellt. Zum Zweiten ist es so, dass die Agenten auch also verrauschte Informationen bekommen. Die Informationen sind nicht exakt und sind subjektiv noch dazu. Sachen, die näher dran sind, sieht man besser. Sachen, die weiter weg sind, sieht man schlechter. Und die Agenten müssen daraus irgendwie rekonstruieren, wie ihre Welt wirklich aussieht. Also sie bekommen alle 150 Millisekunden ein Bild. Und alle 150 Millisekunden geht praktisch, kriegen die ein Standbild. Das muss man sich vorstellen, so wie ein Stroboskop in der Diskothek. Zusätzlich ist es auch noch verrauscht. Da schaut man noch zusätzlich durch eine verregnete Fensterscheibe. So kann man sich das vorstellen. Beim Simulationsfußball braucht man sich nicht um Hardwareprobleme, um Sensoren oder Schussvorrichtungen zu kümmern. Die Entwickler können sich ganz auf die Software konzentrieren. Letztlich, sagt Polani, zeige die Simulationsliga, wohin die Entwicklung der normalen Fußballroboter geht. Was auch darin zum Ausdruck kommt, dass es die einzige Liga im Roboterfußball ist, bei der man den Spielern bereits zumutet, sich mit den Tücken der Abseitsregel herumzuschlagen. Natürlich ist auch für Daniel Polani das Fußballspiel lediglich Mittel zum Zweck. Was die virtuellen Roboter im simulierten Fußballspiel leisten, könnte man auch auf ganz andere Zusammenhänge übertragen. An dieser Stelle kommen wieder die Katastrophen ins Spiel. Katastrophen kann man in einer realen Umgebung nur sehr eingeschränkt simulieren. Es geht vor allem dann nicht, wenn große Menschenmengen betroffen wären. Mit Multi-Agentensystemen dagegen lassen sich solche Katastrophen sehr wohl modellieren. Jeder Mensch wird in einem solchen Modell durch ein eigenes Computerprogramm, also einen eigenen Agenten, einen eigenen virtuellen Roboter repräsentiert. Und wie im wirklichen Leben bekommt jeder dieser Agenten nur Informationen aus einem kleinen Ausschnitt der Welt und muss aufgrund dieser bruchstückhaften Information Entscheidungen fällen. Ein mögliches Anwendungsfeld für solche Multi-Agentensysteme ist die Architektur. Es gibt zum Beispiel Panikforschung. Zum Beispiel, Sie müssen jetzt eine neue Halle designen und jetzt wollen Sie überlegen, kommen die Leute da weg oder nicht? Da tun Sie also Roboter, virtuelle Roboter rein. Jetzt zünden Sie ein Feuer an. Die Roboter haben jetzt einprogrammiert gekriegt, dass sie vor Feuer davon laufen, wie es sich eben gehört. Und jetzt gibt es da ein paar Eingänge. Und die Frage ist, kommen die da gut raus oder verstopfen sie durch Panik diese Eingänge? Es gibt auch sehr viele Beispiele dieser Art. Also Fluchtwege in Kaufhauszentren oder sowas wäre zum Beispiel eine Anwendung. Und bei solchen Modellen kann man den einzelnen Agenten ja auch verschiedene Rollen zuschreiben. Sozionik heißt das entsprechende Forschungsgebiet, das sich mit solchen Fragen beschäftigt. Soziologen und künstliche Intelligenzforscher wollen dabei gemeinsam, wie es heißt, Modelle künstlicher Sozialität entwickeln, indem sie Strukturen in der sozialen Welt studieren und versuchen, sie auf Systeme mit künstlicher Intelligenz zu übertragen. Das Ergebnis wären Agentensysteme mit sozialen Hierarchien, kulturellen Normen oder Wertvorstellungen. In der Sozionik geht es aber auch um das künftige Zusammenleben von Menschen und Robotern beziehungsweise überhaupt zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Die Forschungen stecken allerdings noch sehr in den Anfängen. Sozionik, Multiagentensysteme, verteilte künstliche Intelligenz, die kollektive Robotik scheint eine große Zukunft zu haben. Und geht man von den Ergebnissen der RoboCup-Weltmeisterschaften aus, dann spielen deutsche Forscher hier in der ersten Reihe mit. Das Team von der Universität Freiburg ist amtierender Weltmeister in der sogenannten Middle-Size-Liga. In der Simulationsliga wiederum erreichte die Mannschaft der Karlsruhe Brainstormers den Rang des Vize-Weltmeisters. Das Schöne bei diesen Meisterschaften ist aber, den beteiligten Forschern geht es ähnlich wie ihren Geschöpfen. Sie sind zusammen an einem Ort und haben sich eine gemeinsame Aufgabe gestellt, nämlich die Robotik voranzutreiben. Dabei lebt jeder ein bisschen in seiner eigenen Welt. Der eine denkt an Mars-Missionen, der zweite an kommunizierende Autos, der dritte an elektronische Kanalarbeiter. Über die Spiele tauschen sie Erfahrungen aus. Jeder teilt dem anderen etwas von seiner persönlichen Sicht der Welt mit. Dies führt sie wiederum zu neuen Ideen und neuen Entscheidungen. Daraus entsteht eine Entwicklung, ein großes Spiel, wenn man so will, das der Einzelne gar nicht mehr vollständig erfassen kann. Ah, abgepfiffen. Über den Einsatz von Robotern informierte Gabor Pahl in SWR 2 Wissen. Mehr zum Thema Robotik, unter anderem mit aktuellem Bildmaterial zu den in der Sendung angesprochenen Robotern, finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de. Morgen geht es in SWR 2 Wissen um Wasser, das zum Krüppel macht.